Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Mittwochnachmittag 16 Uhr hier im Freien Radio Berlin Brandenburg gibt es eine neue Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon grüßt euch Markus. Heute in der Sendung. Ja, nachdem wir in der letzten Woche eine sehr internationale Sendung hatten mit Berichten über Kurdistan, Rojava und auch in den USA, wenden wir heute den Fokus, den Schwerpunkt der Sendung nach Berlin. Es gab Mietrechtskämpfe, ich meine, die gibt es hier permanent, aber es sind sehr viele Menschen auf die Straße gegangen, ca. 1000 Leute zogen für die Meute und viele andere räumungsbedrohte Projekte am 26. Januar auf die Straße und wir waren natürlich mit dem Mikrofon dabei und das wird heute der Schwerpunkt der Sendung, der Bericht von diesen Protesten. Es gibt da sehr viel zu hören und auch sehr viele interessante Gedanken, die weit über die Meuterei, das Syndikat, Kamil Moden und alle diese Projekte, die dort gesprochen haben, hinausgehen. Aber ganz ohne internationalen Blickwinkel kommen wir doch nicht aus. Wir werden eine Rede von Mumia Abu-Jamal hören, die er am 12. Januar auf dem People's Forum in New York gehalten hat. Da geht es im Wesentlichen um die Frage von Organisierung von Befreiungskämpfen. Und dann noch von mir nachgereicht ein paar Betrachtungen zu den aktuellen Entwicklungen um den verfolgten Journalisten selbst, der ja seit über 37 Jahren in Haft sitzt. Da tut sich im Augenblick wirklich im Wochentakt ständig Neues. Das werdet ihr dann am Ende der Sendung erfahren. Unsere Standardrubriken Demo-Ticker als auch Veranstaltungshinweise entfallen leider wieder aus Zeitgründen. Wir empfehlen den Weblog www.stressfaktor.squad.net. Und jetzt steigen wir auch sofort ein in die Berichterstattung vom 26. Januar aus Berlin-Kreuzberg. 1000 Leute für die Meute. Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. Oh. Oh. Oh oh. Am 26. Januar versammelten sich ca. 1000 Berlinerinnen und Berliner am Cottbusser Tor in Kreuzberg. Anlässlich der bevorstehenden Räumung oder des Ende des Pachtvertrags des Kneipenkollektivs Meuterei in der Reichenberger Straße. Aber sie waren natürlich auch solidarisch mit den vielen anderen, die gerade gegen ihre Verdrängung und um ihre Existenz kämpfen, als da wäre das Syndikat. Einige Orte rund um den Cottbusser Tor, den Cottbusser Damm, zum Beispiel Kamil Moden, die dort von Zwangsräumung bedroht sind und andere mehr, auch in Friedrichshain, zum Beispiel Liebigstraße. Alle diese Gruppen und Initiativen waren vor Ort, haben auch geredet und es war eine sehr lautstarke und sehr kräftige Demonstration durch den Kreuzberger Kiez, obwohl das Wetter sehr, sehr übel war, an dem Tag sehr feucht und sehr kalt. Und wir werden heute hier in der Sendung etliches von dieser Demo zu hören kriegen, denn vieles, was dort gesagt wurde, geht weit über die betroffenen Projekte hinaus und betrifft eigentlich das Leben so vieler Menschen in dieser Stadt, die diesen Spekulanten auf eine Art ausgeliefert sind, aber deswegen trotzdem nicht den Kopf in den Sand stecken und einfach leise weinend gehen, sondern sagen, wir schließen zusammen, wir kämpfen. Und vielleicht kann das ja auch Anregung und Idee für andere in dieser Stadt sein, diesen Beispielen zu folgen und sich zum Beispiel Räumungen oder der Aufforderung, den Schlüssel zu übergeben, bei dem Ende von Pachtverträgen widersetzen. Anti-Kapitalista, ah, anti-Kapitalista, ah, anti-Kapitalista, ah, anti-Kapitalista. Ja, ganz kurz hier zum Kotti. Die meisten werden es wissen, der Kotti ist ein sogenannter kriminalitätsbelasteter Ort. Die Bullen legen selbst fest, was solche Orte sind. Und diese Orte sind Sonderrechtszonen für die Bullerei. Die Bullen können hier jederzeit, tags und nachts, ohne jeglichen Anlass, Leute kontrollieren, Leute durchsuchen, Platzverweise verhängen, Personalien kontrollieren, die übliche Repressionsscheiße. Wer ist davon betroffen? Natürlich wieder die üblichen Verdächtigen, nämlich Geflüchtete, Menschen mit Migrationshintergrund, arme Menschen, obdachlose Menschen, all diejenigen, die geht es nach dem Willen der Politik und der Bullen im schicken neuen Kreuzberg genauso wenig wie Kollektivkneipen noch Platz haben wollen. Sollen. Es kam erst vor ein paar Wochen wieder hier zum Vorfall, dass die Bullen hier jemanden zusammengeschlagen haben am Kotti. Das hat aber auch gezeigt, dass es noch Menschen gibt, die bereit sind, hier gegen Polizeigewalt einzuschreiten. Die Bullen mussten da einen fluchtartigen Haufen Verstärkung rankarren, weil viele Leute echt wütend waren. Wir sagen immer noch, Bullen, verpisst euch einfach hier, wir brauchen euch nicht. Ohne euch kommen wir besser klar. So, jetzt geht's gleich weiter mit Rent24. Rent24 nennt sich selbst den führenden europäischen Coworking- und Co-Living-Space-Anbieter. Circa 50.000 Quadratmeter bespielen sie im Moment und eine weitere Expansion ist geplant. Es geht darum, ein sogenanntes Ökosystem für die reibungslos funktionierende, kapitalistische, Start-up-geprägte Ökonomie zu schaffen. Zum einen profitiert Coworking und auch Co-Living vom Mangel an bezahlbaren Gewerbe- und Wohnflächen. Und diese Co-Living und Coworking Spaces, die hier von Rent24 angeboten werden, richten sich ausdrücklich und ausschließlich an alle diejenigen, die innerhalb des kapitalistischen Systems viel Profit machen wollen. Dabei setzt Rent24 auch ganz explizit auf die Vermarktung des sogenannten authentischen und multikulturellen Lebensgefühls. Es gibt hier Rent24 direkt am Kotti in der Kottbusser Straße 4, übrigens ein Haus des Dreckskonzerns Deutsche Wohnen. Zu diesem sogenannten Coworking Space schreibt Rent24. Im beliebten Szeneviertel Kreuzberg befindet sich The Cube, unser erster Coworking Space, der in Kooperation mit der Allianz, einer der führenden Versicherungsagenturen Deutschlands, entstanden ist. Das urbane Rent24 Design fügt sich in der Kottbusser Straße 4 besonders harmonisch in die Umgebung ein, die von Street Art geprägt ist. Digitale Nomaden und Unternehmer profitieren hier von einer inspirierenden Arbeitsumgebung, die in der Hauptstadtmetropole einzigartig ist. In der näheren Umgebung wird der Rent24 Community viel Abwechslung geboten. Mit den zahlreichen Restaurants und Cafés gibt es viele Anlaufpunkte für den gemeinsamen Lunch und unkomplizierte Business-Meetings. Nicht zuletzt bietet es sich in der Mittagspause an, den unaufhörlichen Wandel des Viertels zu beobachten. Genau dieser Wandel. Was macht denn Rent24? Rent24 ist selbst aktiver Akteur, diesen Wandel zur kapitalistischen Stadt voranzutreiben. Sie sind vor nicht allzu langer Zeit in die Potsdamer Straße gezogen, und zwar in das Gebäude, wo auch Drugstore und Potze sind bzw. waren. Das Erste, was sie gemacht haben, ist, unsere Freundinnen und Freunde ununterbrochen zu schikanieren und ständig die Bullerei zu rufen. Sie haben dabei auch durchaus ein Eigeninteresse. Sobald Pots und Drugs so raus sind, möchte Rent24 selbst die Räume beziehen. Sie rühmen sich hier mit der Subkultur und der Kultur und der Multikultur. Gleichzeitig tun sie alles, um die Stadt kapitalistisch zu machen. Was dabei rauskommt, können wir auch in der Potsdamer Straße sehen. Hier hat nämlich Rent24 einen Event-Space gegründet, in dem sich fast alle Arten von Ereignissen feiern lassen, die einer inspirierenden Umgebung und eines professionellen Service-Teams bedürfen. Flexibel können die Flächen für Firmen-Events und private Feiern genutzt werden. Wir bieten mit entspannten Beats, exquisiten Drinks und einem Blick über die Dächer des szenigen Berlins den idealen Ort für besondere Anlässe. Dieser Spaß kostet ab 5.000 Euro pro Tag. Das ist Rent24. Potze und Drugstore rausschmeißen lassen und selber Luxus-Juppie-Läden eröffnen. Wie gesagt, Rent24 sitzen auch hier am Kotti. Das ist das Gebäude mit einer sehr großen Glasfassade im Erdgeschoss. Haus Nummer 4, Kottbusser Straße. Wir könnten natürlich jetzt zu Rent24 gehen und sagen, ey, kommt Leute, macht doch auch mal ein bisschen was für uns. Wollt ihr nicht mal ein paar soziale Initiativen fördern? Aber irgendwie finden wir das keine gute Idee. Stattdessen sagen wir lieber, Rent24, verpisst euch aus Berlin. Wir werden eure Räume übernehmen für mehr nicht kommerzielle Zentren und selbstverwalteten Wohnraum für alle. Gestern Abend, es war total voll in der Meute und alle haben Liebesbriefe verfasst. Es war unglaublich schön. Wir können die euch natürlich nicht alle vorlesen, sonst stehen wir hier 5 Stunden im Regen. Aber so ein paar Beispiele, dachten wir, nehmen wir mit. Jetzt noch einen. Liebe Meuterei, dein Arsch in der einen Hose, richtig geil. Lange habe ich mich dagegen gewehrt, doch endlich habe ich es zugelassen. Ich wollte mich nicht angreifbar machen und hatte Angst, verletzt zu werden. Doch ich kann nicht länger ertragen, mich und andere zu belügen, uns etwas vorzumachen. So wie es zwischen uns anfing, hätte ich nie gedacht, dass es so kommt. Auch wenn unser Verhältnis eher zweckmäßig begann, entwickelte sich langsam eine immer innigere Freundschaft. Doch was dann kam, habe ich nie erwartet und erfüllt bis heute mehr innerste Hoffnungen. Ich habe mich noch nie von jemandem so verstanden und wertgeschätzt gefühlt. Im richtigen Moment hörst du einfach nur zu, doch schaffst es auch, mir neue Perspektiven aufzuzeigen und mich herauszufordern. Wenn ich bei dir bin, kann ich sein, wer ich wirklich bin. Bei dir fühle ich mich sicher. Ich kann mir nicht vorstellen, jemals wieder so eine tiefe Bindung einzugehen. Was wir haben, ist einzigartig. Dein Fehlen würde mein Herz zerreißen. Ich werde alles dafür tun, dass du bleibst. In ewig währender Liebe. Vielen, vielen Dank auch für diesen wunderschönen Liebesbrief. Liebe Meuterei, was ich dir schon immer einmal sagen wollte, dass ich den ein oder anderen Abend schon in dir herumtollte, sowohl freudig als auch verspult, aufgewärmt statt unterkühlt. Eins sagt, du seist schon echter Kult, drum bildet nun Protesttumult. Mit Steinen, Farben und grimmigen Grinsen schaffen wir das Geld ab, mitsamt den Zinsen. Dann gibt's keine Mieten mehr und auch keine Räumung. Bier als Genuss statt Realitätsbetäubung. Wir schubsen Vivum und Cellus vom Thron und fordern Meuterei-Expansion. Zwar Polizei, tatütata, doch Meute, Meute, tralala. Vielen Dank für diesen wunderschönen Brief. Radioaktiv Berlin mit Eindrücken aus Berlin vom 26. Januar 2019. Über 1000 Menschen waren gekommen unter dem Aufruf keine Beute mit der Meute, wurde nicht nur Solidarität mit dem existenzbedrohten Kneipenkollektiv Meuterei in der Reichenberger Straße in Kreuzberg geübt, sondern auch viele andere bedrohte Projekte kamen zu Wort und generell wurde einiges, ihr habt ja schon hier auch einen längeren Beitrag über Kotti und Rent24 gehört, einiges zu den Akteuren der Verdrängung und Umstrukturierung und dem Druck, der auf ärmeren Menschen in diesem Kiez lastet, gesagt. Wir werden jetzt zwei weitere Beiträge hören. Zunächst einen vom Syndikat, ein Kneipenkollektiv in Neukölln, was schon sehr lange jetzt kämpft gegen seine Verdrängung, seit dem 1. Januar auch ohne Mietvertrag und sich weigert, die Räume zu verlassen. Und als zweites einen Beitrag von Camille Moden. Denen geht es eigentlich ganz genauso wie im Syndikat. Das ist ein Modebekleidungsladen am Cottbusser Damm. Hallo Kreuzberg, solidarische Grüße von der anderen Kanalseite vom Kneipenkollektiv Syndikat. Besondere Grüße gehen an die Meuterei, die beste Kollektivkneipe in Kreuzberg. Anderer Bezirk, dieselbe Scheiße. Wenn es nach dem Willen unserer sogenannten Eigentümer geht, sollen wir nach über 33 Jahren aus dem Schillerkiez verschwinden. Unsere sogenannten Eigentümer sind drei Brüder, die zu den reichsten Menschen Großbritanniens gehören, sich hinter einem Geflecht aus über 270 Firmen verschanzen und deren einziger öffentlicher Auftritt eine Stiftung ist, auf deren Homepage ein das Zitat anspringt: We believe that thoughtful and effective philanthropy is about creating spaces. Unserer bescheidenen Meinung nach können Sie sich diese Art von Philanthropie sonst wohin schieben. Denn während Sie versuchen, sich durch Ihre Stiftung ein soziales Gewissen zu erkaufen, tun Sie mit Ihrem verschachtelten Firmenkonstrukt genau das Gegenteil. Sie erschaffen keine Orte, Sie zerstören sie. Orte wie das Syndikat, das über Jahrzehnte in unserem Kiez gewachsen und dort tief verwurzelt ist und von vielen, vielen Menschen als ihr verlängertes Wohnzimmer, als ihr sozialer Treffpunkt gesehen wurde und gesehen wird. Die Reaktionen auf unsere Kündigung haben uns gezeigt, dass unser Kiez uns behalten will, dass wir wichtig für den Kiez und darüber hinaus sind. Unserem Aufruf für ein erstes Treffen nach Bekanntwerden der Kündigung sind nach nur einer Woche Mobilisierung über 200 Menschen gefolgt. Innerhalb weniger Wochen haben über 4000 Menschen für den Erhalt unserer Kiezkneipe unterschrieben. Und all die vielen Solidaritätsbekundungen, die wir im Alltag per E-Mail oder durch die sozialen Medien erfahren haben, können wir gar nicht zählen. Aber all das ist in den Augen unserer sogenannten Eigentümer wertlos. Eigentümer, die noch nie einen Fuß in unseren Kiez, geschweige denn in unsere Kneipe gesetzt haben. Seitdem wir öffentlich gegen unsere Kündigung kämpfen, hat sich Piers Global auf Tauchstation begeben und sich jedem Gespräch verweigert. Mit uns, aber auch mit Presse und Lokalpolitik. Wir sind sogar nach London geflogen, um sie in ihrem Hauptsitz zur Rede zu stellen und wurden dort abgewiesen. Sie dachten wohl, sie können das aussitzen, weil wir zum 31.12. letzten Jahres unsere Schlüssel abgeben sollten. Bekanntermaßen haben wir das nicht getan. Und damit liegen wir offensichtlich voll im Berliner Trend. Was jetzt folgte, war uns klar, auch wenn es bitter ist und es mir wehtut, euch das mitteilen zu müssen. Vorgestern hat uns die Nachricht erreicht, dass der Anwalt der Eigentümer Räumungsklage gegen uns eingereicht hat. Wir nähern uns also dem letzten Akt. Aber wir werden das nicht leise, mut- und kraftlos tun, sondern noch lauter, noch leidenschaftlicher und noch wütender, als wir es bisher getan haben. Bereits bei der Demo gegen den Bebauungsplan Ostkreuz am 12.01. haben wir und viele andere Projekte gesagt, wir kündigen an, uns erhoben zu haben und machen es sichtbar. Wir haben uns nicht nur erhoben, wir sind stinksauer. Wir sind stinksauer auf all die Immobilienhaie, Holdings, Briefkastenkonstrukte und Investmentgruppen, die immer noch davon faseln, der freie Markt würde all unsere Probleme schon regeln, während der freie Markt und Wohn- und Lebensraum als Ware doch genau das Scheißproblem ist. Wir sind stinksauer auf die Parteien, explizit auch Rot-Rot-Grün, die Misere mit zu verantworten haben, in der wir uns gerade befinden, die sich jetzt zwar bewegen, viel zu spät und viel zu zögerlich und das auch nur, weil wir all die vielen selbstorganisierten Bewegungen von unten ihnen so lange in den Arsch getreten haben, dass sie nicht mehr anders konnten. Und wir sind schon mal jetzt stinksauer auf den rot-rot-grünen Senat, der allem linken Geschwätz zum Trotz dafür verantwortlich sein wird, wenn wir wie so oft ein martialisches Bullenaufgebot unsere Kieze abriegeln und uns aus unseren Räumen prügeln wird. Wir wollen und wir werden es nicht länger hinnehmen, dass die Stadt mit unseren Kiezen, unseren Projekten, unserem Lebensraum wirbt, um es dann meistbietend zu verhökern. Wir können uns wehren und Druck auf die Verantwortlichen aufbauen. Deutsche Wohn- und Co-Enteignis ist ein schönes Beispiel hierfür. Glaubt ihr wirklich, der Senat wäre sonst auf die Idee gekommen, alte öffentliche Bestände zurückkaufen zu wollen? Oder die Deutsche Wohn wäre sofort zu Gesprächen bereit gewesen, ohne uns, ohne den Druck von unten? Aber dieser Druck muss noch steigen auf alle Verantwortlichen, die uns aus unseren Wohnungen und unseren Projekten aus ihren Räumen werfen wollen und diejenigen, die das legitimieren und unterstützen. Aber wir kämpfen hier nicht nur für die Meute, die Potze oder das Syndikat. Wir kämpfen für unsere Stadt, unsere Räume, unser Leben. Wir wollen nicht der gängigen Verwertungslogik entsprechen. Unsere Ideen von Leben und Arbeiten sind andere. Wir wollen gemeinsam und jetzt etwas ändern und nicht warten, bis dies von oben und an St. Nimmerleinstag für uns erledigt wird. Wir haben uns erhoben gegen die immer stärkere Verdrängung von allem und jedem, das nicht in die kapitalistische Verwertungslogik passt. Wir werden uns weiter erheben und wir werden immer mehr werden. Dass der Mietenwahnsinn radikalisiert, zeigt sich nicht nur in den Umfragen, dass eine Mehrheit aller BerlinerInnen Besetzung oder die Enteignung von großen Immobilienfirmen für richtig erachtet. Sie zeigt sich in der Vielzahl an Kämpfen, die in den letzten Jahren geführt werden, an all den kämpferischen Hausgemeinschaften, Wohnblocks, Kleingewerben und sozialen Projekten, die nicht mehr alles unwidersprochen hinnehmen. All das bringt uns dazu, nicht aufzugeben, sondern mit euch allen gemeinsam weiterzukämpfen. Für uns, für das Syndikat, aber genauso gemeinsam mit und für die Meuterei, für die Potze, den Truckstore, die Liebig 34, Kamil Mode, die Lause, den Freibeuter und alle anderen, die gegen die eigene Verdrängung und für eine andere, eine solidarische Stadt kämpfen. Deshalb lasst uns den Druck erhöhen. Lasst uns 2019 zu einem Jahr der Entscheidung machen. Der Entscheidung, in welcher Stadt wir leben wollen. der Entscheidung, ob Investoren bestimmen, wer in unseren Kiezen lebt und arbeitet oder wir. Und der Entscheidung, auf welcher Seite Rot-Rot-Grün in diesem Konflikt steht. Lasst uns alle gemeinsam, wütend, leidenschaftlich und solidarisch dafür sorgen, dass diese Entscheidungen klar beantwortet werden. In diesem Sinne, wer ohne Sündi sei, rette auch die Meuterei. Für ein heißes Jahr 2019, wir bleiben alle. Danke. Seit vor 16 Jahren bin ich hier in Kotbusserdam, hier in diesen Laden gekommen. Ich wusste nicht, welche Konzept ich vorgebe. Dann habe ich recherchiert, dass hier viele Emigrantenfamilien waren, türkische, arabische, so eine Sache, so spezialisiert. Vor diesen Leuten habe ich meine Mode gemacht und ich bin eine Kiez-Person, dass hier meine Umgebung, diese Leute, was die brauchte, habe ich alles gegeben. Und meine Kunden, die heute wissen, dass ich muss weg, die sind sehr traurig. Die sagen, wir stehen hinter dir, aber wir helfen dir, dass du weiter bleibst. Aber solche Sachen, wir können nicht irgendwo anderes kriegen. Bitte bleibst du hier. Aber wir versuchen mit Ora Nostra, Wiesenkies und andere Initiativen zusammen, aber ich möchte hier weiterbleiben, weil ich habe sehr schwer gekämpft, diese Arbeit zu machen. Ich habe vor 16 Jahren meine Existenz gebaut und heute ich sehe so aus, dass ich verliere meine Existenz. Da weiter sieht mir schwarz aus, heutige Zeit, dass die Mieterhöhungen so weit sind und die Leute, die brauchen Provision und die Miete und die Geld, so wenn welche Leute, das haben die anderen Mieter so übergeben, die auch so teuer sind und da kann ich nicht leisten, aber ich versuche, dass ich hier bleibe und ich möchte, dass diese Arbeit, ich muss weitermachen. Und ich habe Herr Kuschler gesagt, bitte geben Sie mir noch 5, 6 Jahre. Heute bin ich 60, nach 66, 65 gehe ich zur Rente. Und bitte geben Sie mir ein bisschen Zeit. Aber diese Person hat gesagt, jammere nicht, guck mal links, rechts, irgendwo anderes, such mal irgendwo anderes, geh dahin und dann arbeitest du weiter. Aber wo muss ich hingehen? Aber wo muss ich hingehen? Ich sehe nicht überall, die Mieten steigen so hoch. Die Wohner, die 15 Jahre, 18 Jahre, 20 in Wohnung, die haben auch keine Recht. Ich habe dieses Land so nicht gefunden. Ich habe dieses Land so nicht vor 30 Jahren nicht kennengelernt. Dieses Land hat gesagt, hier, das ist ein Rechtsstaat und jede Person kriegt seine Recht. Egal, eine große oder kleine, aber letzte 20 Jahre, ich sehe diese Rechtsstaat, die gibt keine Rechte zu armen Leuten, die gibt keine Rechte kleine Leute. Kotbusserdam, Gräfischstraße, Hermannstraße, die Leute in Wohnung rausgeschmissen, da sind die 15 Jahre, 16 Jahre, 18 Jahre gewohnt, aber die haben gnadenlos rausgeschmissen und die wussten nicht wohin. Aber dieser Kapitalismus, das macht uns kaputt. Aber Mehrheit, aber in diesem Land Mehrheit ist doch arm, Unterschied. Kleine Leute, das ist Mehrheit, kleine Leute. Aber wo gehen diese kleinen Leute hin, wenn wir heute nicht klarkommen mit dieser Miete? Diese Miete und dann diese Stadt oder diese Land oder diese Politiker, warum nicht für kleine Leute irgendwas ein Recht zu geben? Und diese kleine Gewerbetreiber sowieso hat kein Recht. Das ist sowieso kein Recht. Wir wünschen, dass Abgeordnete, die kleinen Gewerbeleute auch ein Recht zu geben, dass die Entschädigung kriegen. dass in Frankreich ist so, wenn einer 10, 15, 20 Jahre hat das gemietet und dass er muss los, aber der muss auch Entschädigung bezahlen. Aber hier Deutschland nichts, diese Gesetz in Deutschland nicht. Aber ich verstehe nicht, wenn Deutschland ist europäische Gemeinschaft, wenn Frankreich das funktioniert, warum nicht europäische Gemeinschaft, alle Länder auch das Recht zu kriegen, dann ist nicht so schwer, dass alles leicht, dass die Leute rauszuschmeißen, dann kann der Mieter dreimal überlegen, das schmeiße ich diese Person raus oder nicht, oder lasse ich ein bisschen weiter so arbeiten. Aber wir wollen nicht Hartz IV so gehen, wir wollen, Gott hat uns Hände und Füße gegeben, wir wollen mit diesen Händen, Füßen eigene Brot, eigene Hände so verdienen, aber wir wollen nicht betteln. Aber ich verstehe nicht, diese Leute, was möchten die? Aber ich möchte trotzdem, Herr Kuschler, bitte gib mir ein bisschen Zeit, dass hier ein paar Jahre bleiben kann, meine Arbeit machen kann. Aber ohne Arbeit, ich gehe kaputt, ich werde krank, ich bin jetzt schon psychisch krank. Tag und Nacht kann ich nicht schlafen, meine Existenz macht mich kaputt, dass ich kann wie weitergehen kann. Seit 8 Monaten habe ich keine Ware gekauft. Ich konnte nicht gute Annahme kriegen und so. Und diese Verwaltung, das sieht nicht aus. Aber ich weiß nicht, warum diese Verwaltung so mit mir so hart geht. Er kann doch mit uns irgendwas reden, irgendwas einigen, dass wir irgendwo zusammenarbeiten können. Okay, ich danke euch, alles Leute, dass die haben mich so viel unterstützt. Kamil Modern bleibt! Kamil Modern bleibt. Seit fast 10 Jahren und wie gesagt, Ende Mai endet der Mietvertrag, weil die Eigentümer in Celos Properties GmbH das Mietverhältnis nicht verlängern möchte. Diese Celos Properties GmbH sind uns auch nicht ganz unbekannt. Der Geschäftsführer Goran Nenadic war auch involviert in den Mietkämpfen um die alten Räumlichkeiten von der Beiz und um das Haus am Lausitzer Platz 17 involviert. Also, dass der nicht derjenige ist, der unbedingt für den Erhalt von solchen Räumen zu haben ist, wissen wir leider schon. Und trotzdem hoffen wir, dass es noch Chancen gibt, dass die Meuterei bleiben kann. Deswegen demonstrieren wir heute hier. Die Meuterei ist auch nicht nur eine Kneipe, sondern die ist ein total wichtiger Treffpunkt für viele Leute, für politische Gruppen, für Veranstaltungen. Es gibt da kostenlose Sozial- und Mietrechtsberatungen, Spielesonntage, alles Mögliche. Und deswegen finden wir, die Meuterei muss unbedingt bleiben. Keine Beute mit der Meute. Radioaktiv Berlin hier mit Eindrücken von der Kiezdemonstration in Kreuzberg am 26. Januar. Eine große Demo mit über 1000 Leuten, die sich für verschiedene Dinge dort einsetzte, für verschiedene bedrohte Projekte und auch die grundsätzlichen Unterdrückungs- und Verwertungsinteressen herausstellte. Ein weiterer Beitrag hier, der ganz interessant ist, über den Görlitzer Park, denn da kommen verschiedene Aspekte von Gentrifizierung und Überwachungsstaat zusammen. Hört selbst. Ich wurde eigentlich angefragt, einen Redebeitrag zu halten über die Straßenbahn, die sich von der Mediaspree runterbewegt durch den Görlitzer Park womöglich. Es gibt mehrere Strecken, die dort versucht oder geplant werden im Moment, und es ist eigentlich irgendwie ganz interessant zu sehen, was dabei in dieser nachbarschaftlichen Auskungelrunde passiert, weil da sitzt ja der Senat zusammen mit Leuten aus dem Bezirk, die sich eben verschiedene ihre eigenen Wünsche vorstellen, und die werden da sozusagen so ein bisschen gegengesetzt gegen das Interesse des Senats. Das heißt, es ist ja diese Strecke, die Verbindung, also eine Verkehrsanbindung hauptsächlich irgendwie zum Ab- und Anliefern der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen an der Media Spree entstehen. Da möchte ich auch nochmal daran erinnern, dass es irgendwie so 2010 rum oder 2009, ich weiß es nicht mehr ganz genau, da gab es zu dieser Frage eine Verhandlung damals mit Media Spree versenken. Da versuchte die linke Partei Einfluss zu nehmen auf das Geschehen im Sonderausschuss. Da wurde uns ein Kuhhandel vorgeschlagen. Wir stimmen für die Straßenbahnlinie, die dort runterläuft, und sollten im Gegenzug irgendeinen läppigen Antrag von uns, von der Linken, mitgetragen bekommen. Das haben wir damals abgelehnt, weil wir gesagt haben, wir wollen keine Mediaspree, wir wollen Mediaspree versenken und wir wollen auch keine für die Anrainer, also für die ganzen Geschäftsbetriebe, die dort in der Lage sind, wollen wir auch keine Boni schaffen, keine Unterstützung geben, auch nicht mit so einer Straßenbahnlinie. Jetzt ist sie dennoch in Planung, irgendwie seit Beginn dieser Legislaturperiode. Und wir sollten, auch wenn das vielleicht nicht ganz so ein spannendes Thema ist, da noch mal drauf gucken, was passiert hier mit unserem Görlitzer Park, aber eben auch mit dieser Frage, was ist mit Media Spree. Wir kennen ja auch die Planung von der A100, die über die Elsenbrücke weiterlaufen soll. Alles zugunsten von Media Spree versenken. Oder Media Spree versenken, das wäre unser Ziel damals gewesen. Ist es vielleicht auch heute noch für viele Leute. Und wenn wir jetzt aber nochmal auf den Görlitzer Park kommen, oder vielleicht nochmal kurz einen Satz dazu, weil im Hintergrund sozusagen des Wrangelkiezes, ne, es wird durch diese Straßenbahnlinie der hintere Teil abgeschnitten, der soll verkehrsberuhigt werden. Und ich glaube, wir müssen alle darauf aufpassen, dass dann an dieser Stelle nicht die Mieten ins Unendliche steigen, wegen der Verkehrsberuhigung. Da sollten wir aufpassen. Aber wenn wir uns nochmal über den Görlitzer Park, und wir biegen jetzt ja auch in die Ohlauer Straße ein, viele Leute, die früher an der Ohlauer Straße gewohnt haben, nach der Besetzung vom O-Platz, sind ja immer noch im Görlitzer Park. Im Görlitzer Park hat sich die Lage auch leider gar nicht geändert. Es ist immer noch richtig scheiße. Die Bullen machen da irgendwie ihre Spiele ohne Begrenzung, aus lauter Willkür. Also wir haben vor 2 Jahren haben wir mit Anwälten zusammen das mal durchgecheckt, wie die Rechtslage da ist. So eigentlich, ne, gibt es ja für die Polizei bestimmte Prinzipien, nach denen sie handeln müssen, und es wird dort im Prinzip alles gebrochen. Es gibt gar keinen Rechtsrahmen, an den die sich offenbar halten müssen. Demnächst gab es auch eine Gerichtsverhandlung, wo es um eine Beleidigung ging von Bullen im Park. Und dabei stellte sich heraus, dass diese ganzen Polizeieinsätze, also sprich alle Polizeiwagen, die in den Görlitzer Park fahren, wenn die keinen Alarm anhaben, ist das illegal. Und das passiert ja jeden Tag irgendwie unendlich oft. Und wir sind mal gespannt, wir sind da im Moment noch am gucken, was man dagegen machen kann. Vielleicht wird das irgendwann ein Spiel für uns alle, nochmal zu gucken, was wir mit der Polizei im Park machen können, wie wir dort loswerden können, damit eben die Menschen, die dort sind, geschützt werden durch die Brutalität der Polizei. Das wäre vielleicht für uns auch noch ein interessantes Thema am Görlitzer Park. Das Thema geht weiter, die rassistischen Polizeikontrollen am Park gehen weiter. Es gibt auch weiterhin Nachbarn und Nachbarinnen, die sich eher für ihre Lofts am Görlitzer Park einsetzen als für die Menschen vor Ort. Und ich denke, wir sollten da nochmal allen Geflüchteten unsere Solidarität ausdrücken und zusehen, dass wir sie unterstützen. Danke. In der Reichenberger Straße 58 unter dem Motto Kiezkultur erhalten, keine Beute mit der Meute. Radioaktiv Berlin, hier mit Eindrücken von der großen Kiez-Demonstration gegen Verdrängung und Gentrifizierung. Nachdem es ja schon viele Mieterinnen und Mieter erwischt hat in den letzten Jahren, sind jetzt auch kleine Gewerbetreibende dran. Wir haben es vom Syndikat gehört, von Camille Moden, von anderen. Hier ein Beitrag von der Meuterei selbst. Den ersten Teil des Beitrags konnte ich leider nicht aufnehmen, da hat das Gerät technisch versagt. Aber es ging im Wesentlichen darum, wie der Werdegang ist, seitdem dort Modernisierungsarbeiten durchgeführt werden und Wohnungen, Eigentumswohnungen umgewandelt werden. Und was das für Auswirkungen eben auch auf eine Kiezkneipe hat, die da unten im Erdgeschoss ist. Irgendwann waren die Wohnungen fertig und luxussaniert. Anschließend sollten sie verkauft werden. Je nach InteressentInnen wurde versprochen, dass die Meuterei bei Einzug entweder nicht mehr existieren wird oder auf jeden Fall noch länger bleibt. Die Eigentümer und MaklerInnen haben ihre Meinung dabei geändert wie das Fähnchen im Wirbelsturm. Kurzum, wir wurden alle verarscht und gegeneinander ausgespielt. Schlussendlich kam es vor 5 Jahren zur Klage von den Nadic gegen die Meuterei. Angeblich wäre das Vertrauensverhältnis von ihm uns gegenüber erschüttert, sodass er vertraglich festgelegten Verlängerungsoptionen nicht mehr zustimmen wolle. Das Gericht hat damals festgestellt, dass die Begründungen, die Nenadic vorgelegt hat, nicht glaubhaft bzw. nicht ausreichend sind, um den Vertrag abzulehnen. Währenddessen hat er in die sogenannten Teilungserklärungen, ein Papier, das immer aufgesetzt wird, wenn einzelne Wohnungen in Mehrfamilienhäuser verkauft werden, sinngemäß aufgenommen, dass die Gewerberäume nach Ablaufen der 5 Jahre nicht mehr als Kneipe genutzt werden. Diese Teilungserklärung haben wir noch nie gesehen und auch erst bei unserem letzten Gespräch mit ihm davon erfahren. Wo wir schließlich in der Gegenwart angekommen sind. Bei dem Gespräch im September hat er uns gesagt, er habe ja nichts gegen uns. Dass er nichts für uns hat, zeigt, wie er sich in der Vergangenheit verhalten hat. Jetzt ruht sich Nenadic auf der selbst eingefädelten Teilungserklärung aus und tut so, als ob es ihm wirklich leid tue, aber ihm seien da die Hände gebunden. Das, was dem Fass dann der Bogen auszuschlagen drohte, ist seine Dreistigkeit, wenn er nun davon schwafelt, dass es ja unfair wäre, wenn er jetzt über den Kopf der anderen Eigentümerin entscheiden würde. Wenn Immobilienspekulantinnen anfangen, von Fairness zu labern, sollte man ihnen vielleicht einfach mal direkt ins Gesicht kotzen. Außerdem kommt immer noch hinzu, dass für eine Änderung der Teilungserklärung ein Konsens aller Eigentümerinnen notwendig ist. Nenadic ist als Eigentümer der Erdgeschossräume selbst Teil der Eigentümerinnenversammlung. Daher hätte er so oder so leichtes Spiel, im Endeffekt alles zu blockieren. Herr Goran Nenadic versucht sich mit diesem ganzen Spielchen aus der Affäre zu ziehen. Aber da hat er sich wohl getäuscht. Wir wissen genau, dass er die Hauptverantwortung an der jetzigen Situation trägt und so ist auch mit ihm umzugehen. Er spielt mit seinen Mitteln, wie er mit den unseren. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zur Situation, dem Eigentümer oder wie auch immer, fühlt euch frei, die Kollektivistas oder die Leute für die Meute anzusprechen. Vielen, vielen, vielen Dank. Also, keine Beute mit der Meute. Ist eines von mehreren Gewerben und Projekten, die aktuell um ihren Erhalt kämpfen. Deswegen demonstrieren wir hier heute gegen Verdrängung in diesem Kiez und in der ganzen Stadt. Und weil es nicht nur um den Kiez geht, haben wir eine Botschaft von der Liebe 34, ein bedrohtes Hausprojekt in Friedrichshain an die Meuterei. Die werden wir jetzt vorlesen. Heute sind wir gemeinsam auf der Straße, um für den Erhalt des Kneipenkollektivs Meuterei zu kämpfen. Neben ihnen sind deutschlandweit gerade über 30 linke Projekte akut räumungsbedroht. In Berlin allein wissen wir von 4. Darunter wir, das selbstverwaltete anarcha-queer-feministische Hausprojekt Liebig 34 und unsere NachbarInnen, die Riga 94 sowie das Kneipenkollektiv Syndikat und das Jugendzentrum Potze. Im Falle von uns, der Liebig 34, hat der Anwalt unseres Eigentümers Padovic bereits im November letzten Jahres den Antrag auf Räumung vor Gericht gestellt. Für das Syndikat wurde ebenfalls vor 2 Wochen die Klage eingereicht. Die Zukunft unserer Projekte ist ungewiss, aber wir werden sie nicht kampflos aufgeben. An unseren Beispielen zeigt sich, dass unkommerzielle Projekte in einer durchkapitalisierten Welt keine konkurrenzfähigen Verhandlungspartner sind und dies eigentlich auch nicht sein möchten. Wir sind hier, um unseren Unmut darüber zu bekunden, dass die kapitalistische Verwertungslogik unsere Räume gefährdet. Darüber, dass Profitinteressen von ImmobilienspekulantInnen und Unternehmen uns aus unserer Stadt verdrängen. Wir brauchen linke, selbstorganisierte und unkommerzielle Räume zum Leben, zum uns treffen, uns politisch zu bilden und uns zu organisieren. Nicht nur aus einer individualistischen, egoistischen Perspektive heraus, sondern auch aus einer gesamtgesellschaftlichen Analyse. Es braucht linke Freiräume, nicht nur zum Bespaßen der eigenen Subkultur, sondern auch zum Erhalt und Entwickeln solidarischer Werte. In Zeiten einer fortschreitenden kapitalistischen Verwertung von Mensch und Wohnraum brauchen wir eine Praxis, uns dieser Logik zu widersetzen. In Zeiten von AfD, CDU, CSU und Pegida braucht es eine anarchistische und feministische Räume und Organisierung. um der Offenkundigkeit von rassistischen und faschistischen Tendenzen in der Gesellschaft und staatlichen Institutionen etwas entgegenzusetzen. Es braucht Orte, an denen Menschen mit diversen Hintergründen und Identitäten kollektiv leben, sich bilden und organisieren können, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer gesellschaftlichen Klasse, ihren finanziellen Mitteln oder ihres Aufenthaltsstatus. Es braucht Orte, an denen Machtstrukturen und Privilegien reflektiert werden, um sie überwindbar zu machen. Wir stellen uns der Aufwertung unserer Stadtteile in den Weg und werden keinen Platz für Luxusbauten machen. Wir brauchen Orte der Selbstverwaltung. Wir werden um unsere Projekte kämpfen. Wir schicken solidarische Grüße aus dem Friedrichshainer Nordkiez nach Kreuzberg und an alle anderen derzeit bedrohten Projekte. One struggle, one fight. Wir bleiben alle. Keine Beute mit der Meute. Genau, wir Leute von der Meute, die die Demonstration heute organisiert haben, haben uns gedacht, dass es vielleicht nett ist, nicht so viele Redebeiträge zu haben und mehr die Leute zu Wort kommen zu lassen, die wollen, dass die Meuterei bleibt. Deswegen werden wir auch im Laufe der Demonstration heute kleine Liebesbriefe an die Meuterei vorlesen und Interviews führen. Und zwar haben wir jetzt schon eine Person hier, die uns ein bisschen was erzählt, warum sie möchte, dass die Meuterei bleibt. Genau, Tine ist hier bei mir. Und Tine, seit wann gehst du denn so in die Meuterei? Ganz laut, hört man mich? Ja, ich bin Tine und ich gehe ungefähr seit fast 2 Jahren in die Meuterei und habe die Meuterei kennengelernt im Zuge der Vorbereitung des legendären Reichenberger Kiezfestes, ein Kiezfest gegen Aufwertung und Verdrängung. Wir haben zusammen mit der Meuterei und anderen Hausprojekten und Einrichtungen im Kiez mit Nachbarinnen und Nachbarn dieses Fest dort vorbereitet. Und ich war 2-mal mit dabei. Die Meuterei macht das schon seit 10 Jahren, glaube ich. Seitdem kenne ich die. Und was macht für dich die Meute denn so besonders? Und was würde verloren gehen, wenn sie es nicht mehr gibt? Also ich setze mich ein für den Erhalt der Meute aus 3 Gründen, die aber auch schon einzeln ausreichen, um sich einzusetzen und sich zu empören. Erstens aus Prinzip, weil es nicht sein kann, dass ein Ort, den viele hunderte Menschen nutzen und in dem Menschen arbeiten, dass der denen weggenommen wird, einfach nur, weil sich eine Person daran bereichern will. Das ist das Prinzip. Dann natürlich aus persönlichen Gründen, weil ich die Meuterei und die Leute dort, auch ein paar Stammgäste kennengelernt habe, die mir alle ans Herz gewachsen sind. Und auch aus diesem Grund kämpfe ich dafür, dass die Meuterei bleiben kann. Und als Stadtteilarbeiterin für den Reichenberger Kiez ist die Meuterei halt nicht nur eine Kneipe, sondern auch extrem wichtig, ein soziales Zentrum auch für den Kiez. Da kann man sich treffen, da trifft sich die Nachbarschaft, das ist ein Ort der Solidarität, ein Ort, an dem ganz viele Netzwerke und Ressourcen zusammenkommen, die aus Solidarität und Gemeinsinn einfach auch anderen zur Verfügung gestellt werden, ohne irgendwelche Konsuminteressen. Und wenn diese Orte immer mehr wegsterben, stirbt auch die Nachbarschaft. Meine letzte Frage an dich wäre dann, was tust du denn dagegen, dass die Meuterei Ende Mai gehen muss? Also ich selbst bin Teil der Leute für die Meute, also dieser UnterstützerInnen-Gruppe, die sich für den Erhalt der Meuterei einsetzt. Und wir haben zum Beispiel im Moment einen Kiezbrief entworfen, der die Eigentümergemeinschaft und natürlich den Goran Nenadic, die Zelos Property GmbH, anspricht und übergeben wird, für den wir ganz viele UnterstützerInnen mit Unterschriften gesucht haben und immer noch suchen. Also im Moment sind über 60 Organisationen, Einrichtungen, soziale Orte, Projekte vom Nachbarschaftshaus Urbanstraße über der Späti nebenan und haben sich schon dazu